erzähl euch eine Geschichte, weil ich mich damit beschäftigte. Über Menschen, die einen verarschen und nicht mal was dazu sagen. Ich kann auf solche Leute verzichten und ich werde darüber berichten. Ich schwöre auf meine Mutter, das ist die Wahrheit und ich hoffe, ihr seid alle bereit. Du gibst mir deine Hand und sagst, das Feature steht, doch hab gesehen nach paar Wochen, was abgeht. Seitdem hab ich nichts mehr von dir gehört und ich bin über dein Verhalten ziemlich empört. Du hättest sagen können, es klappt nicht, doch von dir kam einfach nichts. Ich fühle mich von dir verraten, doch ich werde nichts mehr drüber sagen. Denk drüber nach, was ich hier sage, vielleicht hast du noch offene Fragen. Ich will dich ja nicht dissen, das regeln wir zwei hinter der Kulisse. Schöne Grüße an Sinhead, der leider in einer anderen Stadt wohnt. Dein Album hat mir ziemlich gefallen, du wohnst auch in Nordrhein-Westfalen. Jetzt kommen wir zum Ende, ich gebe euch allen meine Hände. Doch vergiss nicht, ich mache auch Fehler und der Text hier hat viele Schreibfehler. Doch das stört mich nicht, denn alles, was ich sage, ist wasserdicht.